Aufgabe Herzketten, mehrsprachig. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Ist dir aufgefallen, dass du beim Lesen den Finger von links nach rechts bewegst? Es gibt aber auch Sprachen, die man von rechts nach links liest. Wusstest du das schon? Schau dir die Schriften an und überlege. Wie sehen die Buchstaben in der anderen Sprache aus? Welche Unterschiede gibt es zur deutschen Schrift?